Quasimodo. Versuch dich zu befreien. Siehst du nicht, was man da unten plant? Da steht ein Scheiterhaufen. Du musst dem Mädchen helfen. Seid still, weg mit euch. Niemand außer dir kann sie jetzt noch retten. Ihr wisst, was passiert, wenn ich helfen will? Ich mach alles nur noch schlimmer. Das glaubst du doch nicht wirklich. Wie wisst denn ihr, was ich glaube? Was wisst denn ihr von mir? Was von dem Schmerz, der mir das Herz zerreißt? Ihr seid doch nur aus Stein. Ihr steht da nur zur Zier. Ihr werdet niemals wissen, was es heißt, aus Fleisch und Blut zu sein. Nur Kirite. Du weißt nicht, was ich bin und leide. Du ahnst nicht, wie ich dich beneide. Dass ich biete, ich wär auch aus Stein. Das kannst du nicht wollen. Denk nach, wozu es reicht mir jetzt. Ihr wollt mich trösten, doch was ihr auch sagt, ich habe nichts davon. Ihr habt genug geschwätzt. Ich habe nie nach Fantasien gefragt. Sie sind für mich nur Hohn. Nichts mehr fühlen und nichts mehr denken wär ein Segen. Nur noch als Steinfigur den Regen runterspülen. Geister. Doch der Einzige, dem ich trauen kann, ist mein Meister. Er nur sagte all die Zeit, die Welt verachtet Hässlichkeit. Drum ist dein Los die Dunkelheit, ein Satz so kalt wie Stein. Doch dafür war kalt und klar. Ihr gab mir Heuchelein. Pack sie ein und lass mich allein. Nun gut, Quasimodo, dann sei halt allein. Wir gehen, Quasimodo, wir machen keinen Ärger. Es stimmt, Quasimodo, wir sind zwar nur an. Ich schließ die Sehnsucht ein, vergessen, was geschah.